Das Wort für heute. Hallo, liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem ersten Buch Mose, viertes Kapitel, Vers 6 bis 7. Warum bist du so zornig? Fragte der Herr ihn. Warum blickst du so grimmig zu Boden? Ist es nicht so, wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du frei umherschauen? Wenn du jedoch Böses planst, lauert die Sünde dir auf, sie will dich zu Fall bringen, du aber sollst über sie herrschen. Gott segne dieses Wort. Gut und Böse aus Gottes Sicht. In diesem Teil vom ersten Buch Mose lernen wir über Kain und Abel, genauer gesagt über Kain, denn unser Herrgott spricht mit Kain. Und was hier gerade passiert ist, ist, dass Kain und Abel Opfergaben dem Herrgott gebracht haben und Abels Opfergabe anerkannt wurde von Gott und die Opfergabe von Kain zurückgewiesen wurde. Warum? Der Grund ist, dass Gott ja unsere Herzen sieht und auch hier. Und wir lernen, dass Gott es nicht für richtig halten kann, wenn Leute mit bösem Herzen zu ihm kommen. Und deswegen hat er die Opfergabe zurückgewiesen von Kain. Und unser Herrgott in seiner Güte warnt Kain jetzt, ihn vor dem Bösen, das ihm auflauert und ihm zu Fall bringen will. Also die Sünde ist da und er ist also aufgerufen, über die Sünde zu herrschen. Und das geht auch nur mit einem Herzen, das auf Gott ausgerichtet ist. Und wie das weitergeht, ich ermutige euch mal, lest das mal weiter. Und wir haben hier also echte Menschen, echte Situationen hier. Und lest das mal selber weiter, was dann passiert. Gott warnt Kain vor der Sünde. Aber wie das ausgeht, ja, da müsst ihr mal selber nachlesen. Ja, ich will euch nicht alles vorweggehen. Geht in die Bibel rein, lest das mal selber nach. Also Gott ist gut und böse aus Gottes Sicht, das ist ganz wichtig. Das ist auch, lernen wir auch über unseren Herrn Jesus Christus, also Gott im Fleische, in den Evangelien. Lest mal ganz gezielt in den Evangelien, wenn Jesus mit anderen spricht und Gut und Böse ausruft. Also wenn Menschen mit ihren Herzen ihm zugewandt sind, ist das, was er sagt und tut, ganz anders, als wenn Leute mit bösen Absichten kommen. Liest mal, ganz bewusst. Und immer wenn etwas böse ist, also Hinweis, immer wenn etwas böse ist oder nicht ganz koscher sozusagen oder nicht ganz, oder wenn Leute, wenn das Herz von Menschen nicht auf Jesus ausgerichtet ist, stellt er das immer fest und sagt das dann. Ausnahme ist, als er vor Paulus steht. Denn da ist Gottes Plan also schon ganz in voller Wirkung und da schweigt Jesus, da hat er nichts mehr zu sagen, denn absolute Wahrheit steht denn da vor dem Gouverneur, dem römischen Gouverneur Pilatus und er kennt Wahrheit nicht, nämlich in Jesus Christus selber als Gott im Fleische. Und da lässt also unser Jesus dann ihn erstmal dann walten. Naja, also, das geht mal rein. Das ist also Gottes Sicht von Gut und Böse. Und Gott kennt alle unser Herzen. Und das ist also etwas, wovor wir jetzt nicht unbedingt, also ja, auch Ehrfurcht haben sollen, auf jeden Fall. Ehrfürchtig sein und Gottes Wort, die Bibel wahrnehmen, Ehrfurcht haben vor Gottes Wort. Aber auch als Einladung, ja, dass wir zu Gott kommen, denn er sieht ja unsere Herzen schon. Und das macht also nur Sinn, zu unserem Herrn Jesus Christus zu kommen. Und das ist unsere Einladung, denn er sieht ja schon Gut und Böse aus seiner Sicht. Und lieber Jesus, wir danken dir für das Bibelwort hier aus dem ersten Buch Mose von Kain und Abel. Und wir lernen mehr über deine Sicht, wie du Gut und Böse siehst in den Herzen aller Menschen, in allen Menschen, in den Herzen von allen Menschen, ohne Ausnahme. Und das ist unsere Einladung, zu dir zu kommen, mit, als reuige Sünder, mit offenen Herzen und dich schalten und walten zu lassen. Jesus, in unsere Herzen, durch den Heiligen Geist, Richtung und Gut und Böse selber auch unterscheiden zu können und wahr und falsch unterscheiden zu können. Das geht auch nur in einer persönlichen Beziehung mit dir. Und wir danken dir dafür, für dein Wort und für all das, was du für uns getan hast am Kreuz, dass du für unsere Sünden gestorben bist. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.